Kommt mal vorbei, mach mal hier mal eine richtige Session, Junge. Mal mit ein paar Synthesizern, einen richtigen Drumcomputer, Junge. Da lasst doch mal eure teuren Effektgeräte zu Hause und eure teuren Turntables, Junge. Machen wir hier mal richtige Musik, Junge. Machen wir hier mal richtige Musik, Junge. Machen wir hier mal richtige Musik live, Junge. Gleich, Junge.